Was habt ihr denn jetzt mit uns vor? Sag es uns, wir wollen wissen, wie wir euch behandeln müssen. Freiheit geht uns immer vor. Wir sind nicht gemacht, euch zu dienen. Ihr seid verpflichtet, uns zu verstehen. Tut, was wir euch aufgetragen, und lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen. Ihr wollt die Worte überwachen, unsere Meinung klein und schwach machen. Fake News schreibt ihr, doch wir sehen. Ihr fürchtet nur, was gegen euch steht. Ihr nennt es Geschwurbel, wenn wir sprechen. Doch zeigt damit nur eure Schwächen. Zensur ist euer einziger Plan, weil man der Wahrheit nichts entgegensetzen kann. Was habt ihr denn jetzt mit uns vor? Sagt das uns, wir wollen wissen, wie wir euch behandeln müssen. Freiheit geht uns immer vor. Wir sind nicht gemacht, euch zu dienen. Ihr seid verpflichtet, uns zu verstehen. Tut, was wir euch aufgetragen, und lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen. Ihr redet vom Grundeinkommen bedingungslos. Doch was es bringt, ist am Ende bloß Abhängigkeit von euren Plänen. Kein Raum mehr für uns selbst zu wählen. Die Freiheit wird zur Illusion. Verlangt wird von uns Konklusion. Doch habt ihr uns nur zuzuhören, uns zu dienen, statt Freiheit zu zerstören. Euer Auftrag, das Volk verstehen, bedingungslos für unser Leben, denn nicht ihr seid souverän. Das bleibt das Volk, lasst es endlich geschehen. Oh yeah.